Erst da eine Witwe weint. Ihr Mann ist tot. Er liebte Gott. Ein Mann will ihre Söhne als Sklaven. Zweite Elisa fragt, was hast du im Haus? Sie sagt, ich habe nur ein wenig Öl. Dritte Elisa sagt, geh zu den Nachbarn. Leih dir viele leere Töpfe aus. Vierter, geh ins Haus. Schließ die Tür zu. Gieß das Öl in die Töpfe. Fünfter, die Frau geht weg. Sie schließt die Tür. Ihre Söhne bringen Töpfe. Sie gießt Öl hinein. Sechster, alle Töpfe sind voll. Sie fragt nach mehr Töpfen. Der Sohn sagt, es gibt keine mehr. Da stoppt das Öl. Siebter, sie geht zu Elisa. Er sagt, verkauf das Öl. Bezahl dein Geld. Du und deine Söhne haben genug zum Leben. Achte Elisa geht nach Sunem. Dort wohnt eine reiche Frau. Sie gibt ihm Essen. Er kommt oft zu ihr. Neunter, die Frau sagt zu ihrem Mann, dieser Mann ist heilig. Er kommt oft hier vorbei. Zehnter, wir bauen ein kleines Zimmer für ihn. Wir stellen ein Bett und einen Tisch hinein. Elfter, eines Tages kommt Elisa wieder. Er geht in das Zimmer. Er legt sich schlafen. Zwölfter, er sagt zu seinem Diener Gehasi, ruf die Frau. Sie kommt zu ihm. Dreizehnte, Elisa fragt, was kann ich für dich tun? Sie sagt, nein, mir geht es gut. Vierzehnte, Elisa fragt Gehasi, was braucht sie? Gehasi sagt, sie hat keinen Sohn. Ihr Mann ist alt. Fünfzehnte, Elisa sagt, ruf sie her. Sie kommt an die Tür. Sechzehnte, Elisa sagt, nächstes Jahr hast du einen Sohn. Die Frau sagt, nein, lüg mich nicht an. Siebzehnter, die Frau wird schwanger. Sie bekommt einen Sohn. Es passiert genau wie Elisa sagte. Achtzehnter, das Kind wird größer. Eines Tages geht es zum Vater auf das Feld. Neunzehnter, das Kind ruft, mein Kopf tut weh. Der Vater sagt, bring ihn zur Mutter. Zwanzigster, der Diener bringt ihn zur Mutter. Das Kind sitzt auf ihrem Schoß. Am Mittag stirbt es. 21. Sie bringt das Kind in Elisas Zimmer. Sie legt es auf das Bett. Sie geht hinaus. 22. Sie ruft ihren Mann. Sie sagt, schick mir einen Diener und einen Esel. Ich muss zu Elisa. 23. Der Mann fragt, warum heute? Sie sagt, es ist alles gut. 24. Sie macht den Esel bereit. Sie sagt zum Diener, lauf schnell. Halte nicht an. 25. Sie reitet zum Berg Karmel. Dort ist Elisa. 26. Elisa sieht sie. Er schickt Gehasi zu ihr. Gehasi fragt, geht es euch gut? Sie sagt, ja. 27. Sie kommt zu Elisa auf den Berg. Sie hält seine Füße fest. Elisa sagt, sie ist sehr traurig. 28. Sie sagt, wollte ich einen Sohn? Ich sagte, lüg mich nicht an. 29. Elisa sagt zu Gehasi, nimm meinen Stock. Lauf schnell zum Kind. Leg den Stock auf das Kind. 30. Die Mutter sagt, ich gehe nicht ohne dich. Da geht Elisa mit ihr mit. 31. Gehasi läuft vor. Er legt den Stock auf das Kind. Das Kind wacht nicht auf. 32. Elisa kommt ins Haus. Das Kind liegt tot auf dem Bett. 33. Elisa geht ins Zimmer. Er schließt die Tür. Er betet zu Gott. 34. Er legt sich auf das Kind. Er berührt das Kind. Das Kind wird warm. 35. Elisa geht im Haus umher. Dann legt er sich wieder auf das Kind. Das Kind wacht auf. 36. Elisa ruft Gehasi. Er sagt, ruf die Mutter. Elisa sagt zu ihr, nimm deinen Sohn. 37. Die Frau fällt vor Elisa nieder. Sie dankt ihm. Dann nimmt sie ihren Sohn. 38. Elisa geht nach Gilgal. Es gibt wenig Essen. Er sagt, kocht Suppe für die Männer. 39. Ein Mann sucht Kräuter. Er findet wilde Gurken. Er schneidet sie in die Suppe. 40. Die Männer essen die Suppe. Sie rufen, die Suppe ist giftig. Sie können sie nicht essen. 41. Elisa sagt, bringt Mehl. Er wirft das Mehl in den Topf. Jetzt ist die Suppe gut. 42. Ein Mann bringt 20 Brote zu Elisa. Elisa sagt, gib es den Leuten zum Essen. 43. Der Diener fragt, wie reicht das für 100 Männer? Elisa sagt, Gott sagt, sie werden satt. 44. Er gibt ihnen das Brot. Alle essen und es bleibt etwas übrig. So hat Gott es gesagt.